Nach mehr Zaun, mehr Kameras und mehr Personal in Calais verschärft die britische Regierung jetzt auch zu Hause den Kurs. No doubt about how much pressure ministers are under to be seen. Kein Zweifel, dass sich die Minister sehr unter Druck sehen, meinte BBC-Reporter Norman Smith. Nun geht es gegen die illegalen Einwanderer, die bereits im Land leben. Dem neuen Gesetz zufolge sollen sich Wohnungsvermieter den Aufenthaltsstatus von Einwanderern vorlegen lassen. Wer nicht legal da ist, den können sie direkt aus der Wohnung verweisen. Außerdem werden die Vermieter verpflichtet, sich vor einer Vermietung an Einwanderer eine Bestätigung der Behörden vorlegen zu lassen, dass der Interessent ein Recht auf Miete hat. Wer an illegale Einwanderer vermietet, den drohen Geldstrafen oder bis zu 5 Jahren Haft. Zur Überprüfung wird eine Liste mit regelmäßig auffällig gewordenen Vermietern und Maklern erstellt, die die Behörden dann kontrollieren. Greg Clark, der zuständige Minister für kommunale Angelegenheiten, sagt, man werde gegen Vermieter, die mit der illegalen Einwanderung Geld machen, hart vorgehen. Aber seine Warnung richtet sich auch an alle Einwanderer. They need to know that there is no ability to. Sie müssen wissen, dass es keine Arbeitsmöglichkeit gibt ohne Erlaubnis und auch nicht eine Unterkunft zu mieten. Es ist wichtig, diese Botschaft klar und deutlich auszusenden. So to send that message loud and clear, I think is important. Ein Probelauf mit den neuen Regelungen im vergangenen Jahr in Mittelengland sei erfolgreich verlaufen, sagte Clark. Das neue Gesetz soll im Herbst ins Parlament eingebracht werden. Das geht zu schnell und ist auch der falsche Weg, sagt Chris Norris vom Nationalen Vermieterverband. Das ist die Verlagerung der Verantwortlichkeit für illegale Einwanderung auf die Vermieter und das ist nicht gut. Der Pilotversuch ist nicht lange gelaufen und es gibt noch eine Menge Dinge, die gelöst werden müssen. Darüber hinaus soll auch die finanzielle Unterstützung für abgelehnte Asylbewerber gestrichen werden. Derzeit erhalten sie umgerechnet rund 50 Euro pro Woche. Medienberichten zufolge profitieren derzeit mehrere 10.000 illegale Einwanderer in Großbritannien von den Zahlungen. Dabei geht es um Menschen, deren Asylantrag zwar abgelehnt wurde, die aber im Land geduldet werden, weil sie bei ihren Familien leben. Auch heute traf sich in London wieder der Krisenstab, das sogenannte Cobra-Komitee, diesmal unter der Leitung von Außenminister Philip Hammond. Einzelheiten wurden nach dem Treffen nicht bekannt. Innenministerin Theresa May hatte am Wochenende in einem Zeitungsartikel geschrieben, die Straßen Großbritanniens seien, so wörtlich, nicht mit Gold gepflastert. Premierminister David Cameron sagte, man werde als Reaktion auf die Krise von Calais keinen Stein unbewegt lassen. Letztlich müsse das Problem aber international an der Wurzel gepackt werden, also vor allem auf europäischer Ebene. Das wird nicht einfach, glaubt BBC-Kommentator Norman Smith. Die Schwierigkeit dabei ist, wegen unserer angeknacksten Beziehungen zum Rest der EU ist uns da niemand so richtig wohlgesonnen. Und die sagen uns auch, was habt ihr? Proportional gesehen nehmen wir viel mehr Asylbewerber auf als ihr. In der vergangenen Nacht soll es wieder rund 1.700 Versuche von Flüchtlingen gegeben haben, auf das Gelände des Eurotunnels zu kommen. Eine neue Grenzbefestigung, die den Eingang in den Kanaltunnel auf französischer Seite noch dichter machen soll, wird voraussichtlich am Freitag fertiggestellt. Unterdessen läuft der Passagierverkehr durch den Eurotunnel nach Angaben der Betreiber reibungslos, der Fährverkehr zwischen Calais und Dover mit einer etwa halbstündigen Verspätung.